Good morning, our dear friends. Guten Morgen, liebe Freunde. Let's go to verse 10 of John chapter 13. Lasst uns zu Vers 10 von Johannes 13 gehen. So we have the story that Peter didn't want Jesus to wash his feet. Wir haben also die Geschichte, dass Petrus nicht möchte, dass Jesus seine Füße wäscht. But when Jesus told him that that's the only way he can share his life. Doch nachdem Jesus ihm sagte, dass er nur so Anteil an seinem Leben haben kann, Peter wanted a whole shower. Wollte Petrus eine ganze Dusche. So look, Jesus and Peter had a very funny relationship. Jesus und Petrus hatten eine witzige Beziehung. Now Jesus doesn't say, okay, I will give you a shower. Jesus sagt jetzt nicht einfach, okay, ich gebe dir eine Dusche. Jesus said, you are already clean. Sondern Jesus sagt, du bist bereits rein. You have been washed completely and you just need your feet to be cleansed. Du bist ganz gewaschen und nur noch deine Füße müssen gereinigt werden. But that cannot be said of all of you. Aber das kann man nicht von euch allen behaupten. Look, it's very interesting. Es ist sehr interessant. You know, I think there are several different applications of this statement. Ich glaube, es gibt verschiedene Anwendungen dieser Aussage. I mean, we have to remember it was a real event. It actually happened. Wir müssen bedenken, dass es eine wahre Begebenheit war, die wirklich so passiert ist. We have to also remember that people, when they walked on the streets, they got dirty feet. Wir müssen auch bedenken, dass die Leute schmutzige Füße bekamen, wenn sie auf den Straßen liefen. Look what Peter did here. Schau, was Petrus hier tat. Here's a lesson to learn for you and me. Das ist eine Lektion, die du und ich lernen können. Peter looked at his dirty feet. Petrus schaut auf seine schmutzigen Füße. And he thought he's a dirty guy. Und er dachte, dass er ein schmutziger Mann ist. He needs to be completely washed. Und komplett gewaschen werden muss. But Jesus said, Peter, you're clean. Aber Jesus sagte, Petrus, du bist sauber. Only because your feet are dirty, that doesn't mean you are dirty. Nur weil deine Füße dreckig sind, heißt das nicht, dass du schmutzig bist. As we walk through life, während wir durch das Leben gehen, what happens? Was passiert da? Our feet pick up dirty stuff. Unsere Füße bekommen Dreck ab. We pick up a bad attitude here. Wir kriegen hier eine schlechte Einstellung. We pick up some bad idea from this part of the world. Wir bringen von woanders ungute Ansichten mit. So our feet get dirty. Und so werden unsere Füße schmutzig. So we don't need to be completely cleansed because the word of God, which is Jesus, has cleansed us. Doch wir brauchen nicht komplett gereinigt zu werden, denn das Wort Gottes, das ist Jesus, hat uns bereits gereinigt. Jesus is the word. Jesus ist das Wort. And he cleansed us. Und er hat uns gereinigt. But we always have to remind ourselves. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. As we walk through life, we pick up dirt on our feet. Wenn wir durch das Leben gehen, nehmen unsere Füße Dreck auf. So we need to constantly allow Jesus to serve us and get rid of these attitudes that we picked up. Deshalb müssen wir Jesus beständig erlauben, uns zu dienen, um diese aufgeschnappten Haltungen wieder loszuwerden. People who have very low self-value, Menschen mit sehr geringem Selbstwert, they pick up a little dirty attitude from this world and now they think, oh, I'm all bad. Nehmen eine schlechte Haltung von dieser Welt auf und nun denken sie, dass sie ganz und gar schlecht sind. But Jesus said, no, Peter, you're not all bad. Doch Jesus sagt, nein, Petrus, du bist nicht völlig schlecht. Just the feet, that's the only thing we're gonna take care of. Nur um deine Füße müssen wir uns kümmern. You know, if we would have the understanding that we are really clean through what Jesus did in us, wenn uns wirklich bewusst wäre, dass wir völlig rein sind durch das, was Jesus in uns getan hat, but we can still pick up dirt from this world, aber immer noch Schmutz von dieser Welt aufgabeln können, we would have great confidence before Jesus because we know we are cleansed. Dann hätten wir erstens große Zuversicht Jesus gegenüber, da wir wissen, dass wir gereinigt wurden. No, we would have this boldness when we this boldness, such a beautiful word in Portuguese, ousadia, when we come before him. Wir würden also mit Kühnheit zu ihm kommen. Because we know we are clean. Weil wir wissen, dass wir sauber sind. And at the same time, we don't have to hide the dirt that we picked up. Gleichzeitig müssen wir den Schmutz, den wir aufgelesen haben, nicht verstecken. We can say, oh Jesus, I'm sorry, look what I picked up here. I thank you that you're washing my feet. Wir können sagen, oh Jesus, es tut mir leid, schau, was ich hier aufgegabelt habe. Ich danke dir, dass du meine Füße wäscht. And then of course, Jesus talks about Judas, is the one who is about to betray him. dann spricht Jesus natürlich über Judas, also den, der ihn verraten wird. That's why he said that not all of them were clean. Deshalb sagt er, dass nicht alle von ihnen rein waren. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant? The same 3.5 years that Peter walked with Jesus, Judas also walked with Jesus. Dass Judas dieselben 3.5 Jahre mit Jesus unterwegs war wie Petrus. And yet Judas never came to the place where he allowed the word of God to cleanse him. Und dennoch kam Judas nie an den Punkt, dass er dem Wort Gottes erlaubt hätte, ihn zu reinigen. So look what it says in verse 12. Schau, was in Vers 12 steht. After washing their feet, he put his robe on and then he turned to his place at the table. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Gewand an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. And then he says, do you understand what I just did? Versteht ihr, was ich gerade getan habe? Sagte Jesus. And I love what comes now. Ich liebe, was jetzt kommt. Jesus said, you've called me teacher and Lord, and you are right, for that's who I am. Jesus sagte, ihr habt mich euren Lehrer und Herrn genannt und habt recht, das bin ich auch. I have not found a single place in the Gospels. Ich habe keine einzige Stelle in den Evangelien gefunden, where Jesus refers to himself as Lord. Wo Jesus sich selbst als Herrn bezeichnet. Here he does. Hier tut er es. He says, you call me Lord, and so I am. Er sagt, ihr nennt mich Herr, und das bin ich auch. So, how can Jesus refer to himself as Lord only at this one place? Wie kann Jesus sich nur an dieser einen Stelle als Herrn bezeichnen? It's the only place. Denn das ist die einzige Stelle. You know when? Weißt du, wenn das war? When he made himself the lowest servant of everybody. Als er sich zum geringsten Diener aller gemacht hatte. Think about this. Denk darüber nach. Why did Jesus not refer to himself as Lord when he walked in the supernatural? Warum hat Jesus sich nicht als Herrn bezeichnet, als er im Übernatürlichen gewandelt ist? Why did when Jesus walked on the water not say, hey, I'm the Lord? Warum hat Jesus nicht gesagt, hey, ich bin der Herr, als er auf dem Wasser ging? Here he says, I am your Lord. Hier sagt er, ich bin euer Herr. When he made himself the lowest servant of everybody, he called himself Lord. Als er sich zum geringsten Diener aller gemacht hatte, bezeichnete er sich selbst als Herrn. See, this is so typical Jesus. Das ist so typisch Jesus. He taught his disciples a lesson. Er brachte seinen Jüngern eine Lektion bei. He said, if you want to be the greatest, you have to become the servant of everybody. Er sagte, wenn du der Größte sein willst, dann musst du der Diener aller werden. I think of much of the church today. Ich denke an einen Großteil der heutigen Gemeinde. The people today that call themselves Lord in the church are not willing to take the lowest servant place. Die, die sich selbst als die Herren in der Gemeinde bezeichnen, sind nicht bereit, den geringsten Platz des Dienstes einzunehmen. But yet they want to be called lords. Wollen aber trotzdem als Herr bezeichnet werden. Jesus showed us an example. Jesus gab uns ein Beispiel. The greater the lordship, the more you have to serve. Je größer die Herrschaft, desto mehr musst du dienen. So, do you want to be Lord? Also, willst du Herr sein? Go and serve. Dann gehe und diene. Go low and wash the feet of the others. Geh in die Knie und wasche anderen die Füße. See you tomorrow. Bis morgen.